des Durchbruchs ist mit dir. Oh, weißt du, Gottes Gegenwart ist da. Oh, so eine starke, mächtige Gegenwart. Weißt du, in seiner Gegenwart ist alles schon vollbracht. Du siehst es aus seiner Warte. Du siehst es vom Thron aus. Du siehst es von Jesus aus. Alles ist vollbracht. Alles ist vollbracht. Drum ergreif heute Abend mutig deinen Sieg. Weißt du, der Durchbruch ist da. Der Durchbruch ist da. Du lässt dir diesen Durchbruch nicht nehmen. Er ist für dich. Dieser Raum des Durchbruchs ist da. Weißt du, sei hartnäckig. Gib nicht gleich auf. Geh in Glauben vorwärts. Geh in Glauben hinein. Dring, dring hinein. Dring hinein in diesen Durchbruch. Dräng einfach den Feind aus seinem Leben heraus, wo er sich noch versucht zu manifestieren, wo er sich noch versucht, an Umständen festzuhalten. Dräng ihn heraus, dräng ihn heraus. Er ist besiegt. Oh, er ist besiegt. Er ist besiegt. Der Feind ist besiegt. Oh, danke, Herr, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Lasst uns ihn einfach nochmals anbeten. Oh, in der Anbetung ist der Sieg. Oh, danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, dass du noch mehr kommst. Manifestier dich noch mehr in unserer Mitte. Oh, Halleluja. Ich hatte wirklich gerade stark im Lobpreis den Eindruck, dass, wie Astrid gesagt hat, dass wirklich dieser Geist des Sieges im Raum ist. Und es gilt für dein persönliches Leben, aber das gilt auch, wenn wir unsere Autorität im Geist wahrnehmen für zum Beispiel unser Land. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass wir, und ich habe das nicht oft, aber heute habe ich es wirklich stark im Geist, dass wir wirklich unsere Regierungsautorität wahrnehmen sollen für unser Land. Und wir haben das die letzten Monate schon gemacht und eine der Früchte ist, dass die Regierung, die alte Regierung am Ende ist im Natürlichen, was sehr gut ist, weil es wirklich, weil sie wirklich immer weiter auf die antichristliche Bahn gekommen sind und die Gesetze, die sie gemacht haben, immer schlimmer wurden. Insofern ist es gut, dass diese Regierung am Ende ist und es ist eine Gebetserhörung. Aber ich glaube, und ich habe wirklich das so empfunden, auch gerade im Lobpreis, dass wir jetzt gerade diese Autorität wahrnehmen sollen. Ich glaube, dass wir gerade in einem kritischen Punkt stehen. Und dieser kritische Punkt ist der, dass ich glaube, dass wenn wir nicht unsere Autorität wahrnehmen, dann besteht die Gefahr, dass wir in 2 Monaten nur das alte Ding mit anderen Köpfen bekommen. Ja. So, und dass wirklich die geistliche Wende nicht wirklich vollzogen wird, nicht wirklich durchgeht. Und ich glaube, unser Land braucht mehr als nur ein Kopf ausgetauscht oder 2 Köpfe ausgetauscht, sondern unser Land braucht wirklich eine Wende im Geist und im Politischen. Und ich glaube, wir sollten wirklich im Geist unsere Autorität nehmen, über jeden Geist, der das verschleiern will. Wir müssen uns dessen bewusst sein, im Luftraum über unserem Land. Die Medien sind zu 80% ganz klar rot-grün. Also es ist so, 80% der Mainstream-Medien sind rot-grün. Und somit werden sie versuchen, das zu verschleiern und am Ende so darzustellen. Die Medien haben die Macht, tatsächlich Politiker nach oben zu schreiben, Parteien nach oben zu schreiben. Die können das mit Hilfe, dann Meinungsumfragen werden noch zusätzlich dazugenommen. Und die können das, die können ihre Partei nach oben schreiben. Und ich glaube, wir sollten unsere Autorität wahrnehmen, dass die Frucht, oder ich sag mal, dass das Potenzial, das jetzt wirklich in diesem Ende dieser Regierung liegt, nicht gestohlen wird. Ja, dass es nicht gestohlen wird, indem Dinge verschleiert werden wieder und indem Dinge einfach so hingeschrieben werden, dass man am Ende doch wieder die alte Suppe bekommt. Und nur halt vielleicht ein bisschen anders gemischt. Aber ja, und ich glaube, wir sollten unsere Autorität wirklich bewusst wahrnehmen für eine geistlich-politische Wende für unser Land. Wir haben Autorität als Söhne Gottes, als Herrlichkeitslebenszentrum, haben wir eine Autorität von Gott bekommen. Und ich würde es nicht sagen, wenn ich nicht glauben würde, dass wir heute Abend wirklich die Möglichkeit haben, etwas im Geist zu drehen tatsächlich. Nicht nur etwas jetzt einfach zu beten, das gibt's, ist natürlich auch immer wichtig, wir beten kontinuierlich für unser Land. Aber ich glaube, dass wir heute Abend wirklich die Möglichkeit haben, im Geist etwas zu drehen für unser Land, sodass dieser Plan des Feindes gerade jetzt zerbrochen ist und nicht aufgeht. Und dass wir tatsächlich in den nächsten Monaten wirklich eine politische Wende sehen in unserem Land. Halleluja. Wie von euch sind bereit, sich damit eins zu machen? Halleluja. Wenn ich nicht eins machen kann, ist auch kein Problem. Dann schau einfach weg. Ist egal. Halleluja. Geh aufs Klo oder was auch immer. Aber wenn du dich eins machen kannst, dann lass uns einfach im Geist unsere Stimmen erheben. Mit Autorität, mit Kühnheit. Come on. Oh, Vater, wir danken dir, Herr, dass du uns als Söhnen und Töchtern Autorität gegeben hast, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, dass hier an diesem Ort ein Herrlichkeitslebenszentrum ist, Herr. Und damit, Herr, ein Regierungszentrum ist im Geist, auch nicht nur, Herr, für einzelne Personen, Herr, sondern auch, Herr, für Regionen, Nationen, ja, und darüber hinaus, Herr. Und heute Abend, Herr, nehmen wir gemeinsam, auch mit allen, die über Livestream zuschauen, die sich damit eins machen können, auch wenn du nicht aus Deutschland zuschaust, mach dich trotzdem aus Liebe, mach dich eins für unser Land, Halleluja. Es wird dir auch nützen in deinem Land, Halleluja. Lass uns Autorität nehmen, in dem Namen Jesus, über jeden Geist, der einfach die Notwendigkeit einer wirklich radikalen, konsequenten Wende, geistlichen Wende in der Politik verschleiern will und vernebeln will, in dem Namen Jesus, Herr, wir gehen an gegen diesen Geist, Herr, der den Menschen in unserem Land etwas vormachen will, was nicht ist, was nicht Realität ist, Herr. Herr, wir wissen, dass diese Regierung nicht zum Ende gekommen ist, nur weil sie ein bisschen gestritten haben, sondern sie ist zum Ende gekommen, weil sie sich gegen dich gestellt hat, massiv gegen dich gestellt hat an vielen Punkten, Herr. Und Herr, wir wollen eine Regierung, Herr, die sich nicht gegen dich stellt, Herr. Und wir setzen diese Wende jetzt frei in dem Namen Jesus, Herr, für unser Land, dass diese Wende jetzt beginnt und dass sie nicht mehr länger vernebelt wird, in Jesu Namen. Und wir binden jede Machenschaften des Feindes, jede Klüngelei in Hinterzimmern, in Redaktionsstuben, in politischen Hinterzimmern, um am Ende doch wieder die alte Herrschaft über unserem Land aufrechtzuerhalten im Geist. Wir sagen nein, wir sagen, jetzt kommt eine geistliche Wende in Jesu Namen. Wir brechen diese Verschleierungs- und Lügentaktiken des Feindes in dem Namen Jesus, Herr. Und wir setzen Klarheit über unserem Land frei, Herr. Herr, dass jeder in unserem Land klar sieht, wenn er in 2 Monaten zur Wahlurne geht, es braucht eine komplett neue Regierung. Es braucht eine komplett neue Ausrichtung. In Jesu Namen, Herr, wir setzen es frei. In dem Namen Jesus, Herr, wirke du auch an denen, die dich nicht kennen, Herr. Wirke du mit deinem Geist. Du lenkst die Herzen der Könige wie Wasserbäche, Herr. Und Herr, wir setzen jetzt Entscheidungen frei, die einfach diese Klarheit ermöglichen, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Klarheit, Klarheit. Keinen Nebel. Wir dulden den Nebel nicht, sondern wir setzen die Klarheit der Herrlichkeit Gottes frei über unserem Land. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wenn jemand inspiriert ist, da zu beten, auch da noch weiter reinzubeten mit Autorität, dann einfach komm ans Mikrofon. Halleluja. Wir binden auch jeden Plan des Feindes jetzt noch irgendwelche Gesetze durchdrücken zu wollen, auf die Schnelle, auf Panik zu machen, auf Angst zu machen, sondern wir sagen, jeder Plan des Feindes ist entmachtet, auch dieses Abtreibungsgesetz, das sie da etablieren wollen, es wird nicht zustande kommen in Jesu mächtigem Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Egal wie er getarnt ist, der muss weichen, der muss Deutschland verlassen, der muss die Regierung verlassen, der muss die Medien verlassen. Jeder Geist der Kompromiss, egal wie du dich versteckt hast, jeder Geist auch der Hexerei, der Täuschung, der Manipulation, jeder Geist der Macht, jeder Geist der Machtsucht, der muss auch weichen. Jeder Geist des Mainstreams muss weichen, sondern wir wollen den Jesus Stream, wir wollen dein Leben Stream. Danke, Herr, für das Neue. Neues tust, es bricht hervor. Das Neue bricht jetzt hervor. Nichts kann das Neue mehr abhalten. Das Neue bricht durch. Das Neue bricht jetzt durch. Es bricht durch. Wir sprechen auch, dass die Geißel des Humanismus fällt in unserem Land. Ja, das Humanismus fällt in unserem Land, in Jesu Namen, das bete ich jetzt, ja. Und ich danke dir, dass unser Land bekannt wird für Gottesfurcht, ja, für ein Land der Gläubigen, für ein Land der Christen, Herr. Ich danke dir, dass hier ein Land ist, was für Israel ist, dass ein Land ist, was für Jesus ist, ein Land, was für Gott steht, ja, weil Gott ist gut, ja. Wir rufen dieses Land, Gott ist gut. Gott ist größer als jede Geißel, jede Geiselhaft, die ausgesprochen wurde über unser Land. Ich danke dir, dass jede Passion des Bösen fällt, jede Passion des Kommunismus fällt in unserem Land, dass es keinen Raum mehr hat, dass es keinen Raum mehr hat, Herr. Ich danke dir, dass es keinen Raum mehr hat, Herr, dass einfach der Bart ab ist. Ich habe das Gefühl, dass wir bekennen sollen, der alte Bart ist ab, ja? Der alte Bart ist ab, sprich mal, der alte Bart ist ab, der Bart ist ab, der Bart ist ab. Ja, und ich danke dir, dass erkannt wird, wenn man die göttlichen Ordnungen beherzigt und die einfach oben anstellt, dass das alles funktioniert. Und ja, ich danke dir, dass deine göttlichen Ordnungen überall einziehen, im Schulwesen, in die Firmen. Vater, ich danke dir, dass die Menschen beten, dass sie erkennen, dass Gebet eine mächtige Waffe ist, so wie wir es erkannt haben. Und dass sich das alles dreht, Vater. Danke. Danke, Jesus. Ja, lass uns ihn nochmal preisen. Lass uns euch den Sieg proklamieren über unserem Land. Lass uns den Sieg Jesu über Deutschland proklamieren. Lass uns den Sieg Jesu über den Medien, über der Politik proklamieren. Wir sagen, Jesus Christus ist der Herr über Deutschland. Oh, Jesus Christus ist der Herr über Deutschland. Und du regierst mit deinen Zielen. müssen fallen, dass alle sehen. Du bist der Herr, du bist der Herr, du bist der Herr in unserem Land. Du bist der Herr, du bist der Herr, du bist der Herr in unserem Land. Jesus ist der Herr über Deutschland. Jesus ist der Herr. Weißt du, manchmal vergessen wir, dass es einen Gott gibt. Es gibt einen Gott, ja, für den ist nichts unmöglich. Weißt du, dass es für Gott nichts unmöglich ist? Das Wort unmöglich gibt es gar nicht. Du kannst nicht, wenn du in Sprachen betest, sowas sagen wie unmöglich. Das geht gar nicht, weißt du? Das geht gar nicht. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Ist dir das bewusst? Ja? Manchmal kommt dir irgendwas so riesig vor. Wie soll das gehen? Wie soll Gott dieses Land drehen? Ja? Aber das macht er. Das macht er. Er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Ja? Er lenkt die Herzen unserer Politiker wie Wasserbäche. Weißt du, Gott ist der Herr. Jesus ist der Herr über Deutschland. Jesus ist der Herr. Wir müssen uns bewusst sein, dass hier einer ist, der stärker ist als jede Finsternis. Ein Licht ist da, weißt du. Die Licht ist immer stärker als die Finsternis. Das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Ja, ja. Sag mal Amen. Weißt du, wo Licht hinkommt, da gibt es keine Finsternis. Das geht gar nicht. Weißt du, im Psalm 139, glaube ich, heißt vor dir, ich weiß gar nicht, das ist so eine schöne Aussage, da wird die Finsternis verfinstert nicht vor Gott. Ja, die wird Licht, ja, das hat mich so beeindruckt. Wie kann Finsternis nicht verfinstern? Ja, ja, selbst wenn der Teufel persönlich hierher käme, ja, bei Jesus hat er keine Macht, ja. Und wenn du voll mit Jesus bist, hat er keine Macht. Er hat ja keine Macht, weißt du. Der Teufel hat nur so viel Macht, wie wir ihm geben, weil wir ihm glauben manchmal, ja. Aber immer weniger. Ja, immer weniger. Immer weniger. Wer will denn an eine kleine Maus glauben? Ja, du glaubst doch an den großen König Jesus, ja, dem alles möglich ist. Wo es heißt, er hat das ganze Universum geschaffen. Ich habe heute mal geguckt, dass der nächste Stern zu unserer Sonne ist, jetzt habe ich es vergessen, wie der heißt, ja, Centauri. Genau, da passt du Proxima Centauri. Ja. Ja. 4,2 Lichtjahre, ja. Und dann überlegst du, was ist ein Lichtjahr, ja? Und dann kommen diese ganzen Zahlen mit den unwahrscheinlich vielen Nullen hinten dran, ja? Ich glaube 300 Billionen oder Milliarden oder keine Billionen, ne? 9 Billionen, ja. Ist irre, ne? Ist irre, ja? Lichtgeschwindigkeit, ja? Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht und ihr seid das Licht, da ist Power dahinter. Da ist Power dahinter, ja? Wir haben jetzt Glasfaserkabel, das ist auch Lichtgeschwindigkeit, ja? Also früher hast du so ein Modem gehabt, das hat dann so gebimmelt die ganze Zeit, bis du mal im Internet überhaupt warst, ja? Es hat schon manchmal eine Viertelstunde gedauert, ja? Und jetzt hast du Lichtgeschwindigkeit im Internet. Gott ist groß. Ja, Gott ist groß. Gott ist groß. Ja? Das Licht braucht 8 Minuten von der Sonne hierher. Ja? Und das alles hat Gott gemacht und das ist nur ein kleiner Bereich bis Proxima Centauri, ja, das ist der nächste Stern, ja, noch in unserer Milchstraße, ja, 100 oder 200 oder 300 Milliarden Sterne, die sind sich ganz nicht sicher, sind in unserer Milchstraße, ist doch der Hammer, wer kann sich das vorstellen, ja, so viele Sterne, Euros auf dem Konto, wie es Sterne gibt, ja. Ja, wir haben es ja am Sonntag gehört, nicht so. Der Herr schenkt uns, versorgt uns, weißt du, da gibt es keine Sorgen mehr, ja. Es ist, wenn du Gott wirklich erkannt hast, ja, und wir sind auf dem Weg immer mehr der Erkenntnis, dann kannst du dir immer weniger Sorgen machen, weil du weißt, bei Gott ist alles möglich, ja, und er lacht, wir haben es vorhin gesungen, er lacht über seine Feinde und über unsere Feinde. Warum lacht er? Nicht, weil er sarkastisch ist, ja, sondern einfach, weil, wenn eine Maus versucht, 300 Meter hoch zu springen, das sieht lustig aus, ja. Und unsere Feinde sind wie so Mäuse, die versuchen und blustern sich auf. Und wie so große Lufttiere, die mit einer Pumpe aufgepumpt werden. Du brauchst nur die Nadel nehmen und reinstopfen, ja. Manchmal ist das so, das bläht sich auf und wird immer größer und dann betest du dagegen und dann wird es plötzlich noch größer, ja. Und Gott sagt zu dir, ich habe den Sieg schon da, weißt du, der Durchbruch ist schon da, der Durchbruch ist schon da, hast du das gewusst, ja. Ja. Gott hat ja auch die Zeit geschaffen, ja. Ist euch das bewusst? Weil Gott hat die Zeit geschaffen. Ja? Und aus Gottes Perspektive, wenn wir auf irgendwas warten, ja, und Gott sieht das schon die ganze Zeit, dass es da ist, nimm mal die Perspektive Gottes ein. Ja? Es ist schon da. Ja? Du siehst es vielleicht nicht, aber es ist schon da. Es kommt nicht erst, der Durchbruch ist schon da. Hier ist er. Hier ist er. Da. Da. Da ist er, dein Durchbruch. Ja. Und jetzt stellst du deinen Fuß drauf auf deinen Durchbruch. Du stellst einfach deinen Fuß drauf. Ja, das ist mein Durchbruch. Das ist mein Durchbruch. Ja, bei Gott gibt es weder Raum noch Zeit. Das spielt überhaupt keine Rolle. Bei Gott ist alles eins. Weißt du, dein Leben, er hat schon gesehen, was du für einer bist. So hat er dich ja geschaffen oder für eine bist. Ja, und es heißt, wir sind sein Meisterwerk. Er hat uns wunderbar geschaffen. Glauben wir das, ja? Glauben wir das, ja? Glauben, wenn wir beten, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn rufen, dass Gott da ist, ja? Dass der Durchbruch da ist. Und dass wir nur reingehen müssen, ja? Was sagt er zu Josua? Sei nur recht kühn und mutig. Ja, ein paar Mal sagt das in 1. Josua. Sei nur recht kühn und mutig. Das heißt, geh vorwärts, ja? Er sagte doch, überall, wo du deinen Fuß drauf setzt, das gehört dir. Ja, das ist einfach. Ja, kannst du auch mal vom Rechten zuerst anfangen. Setz überall deinen Fuß drauf. Es gehört alles dir. Es gehört alles dir. Gott hat dir ein Leben gegeben zum Einnehmen. Zum Einnehmen. Warum hat es dir nicht so einfach in den Schoß geschmissen? Oder gelegt, weißt du, wir stellen uns manchmal vor, das kommt von oben auf dich runtergeprallt, ja, während du auf dem Sofa rumlümmelst, ja, und sagst, wo ist jetzt Gott, ja, aber so hat er es nicht gemacht, ja, er hat es so gemacht, dass wir kühn und mutig sein müssen und hineingehen in dieses Leben und das einnehmen, dieses Leben, er hat es schon gegeben, aber wir müssen es einnehmen, kühn und mutig. Was lernen wir daraus? Dass Gott gut ist. Wir haben es am Sonntag gehört, Gott ist gut. Ja, er hat schon alles gemacht. Ja, und jetzt wartet er, dass wir seine Feinde ihnen zu Füßen legen, Jesus, ja? Ja, also sprechen wir, nehmen wir Autorität ein, sprechen wir für dieses Land, treten wir in den Riss für dieses Land, ja? Treten wir in den Riss für unsere Nachbarschaft, treten wir in den Riss für Personen, die uns Gott aufs Herz legt, ja? Und führen die Wände herbei. Er hat uns einen Auftrag gegeben, ja? Er hat uns einen Auftrag gegeben, da hineinzugehen. Ja? Ja? Ja? Und unsere Grundenergie ist die Freude, ja. Das kam mir nochmal so. Ich glaube, du hast es auch gepredigt am Donnerstag, ne? Am Sonntag. Die Grundenergie, und ich habe so gedacht, die Grundenergie des Teufels ist einfach die Angst, ja. Ja, ich bin in dem Glauben groß geworden oder in der Erziehung, dass Angst was Gutes ist. Es behütet dich vor irgendwelchen Fehler zu machen. Aber das stimmt gar nicht. Dafür gibt es Weisheit bei Gott. Das ist ein Unterschied zwischen Weisheit und Angst. Ein Angstgefühl lähmt dich, ja. Angst versucht dich immer zu deckeln. Angst versucht dich aufzuhalten. Angst versucht dich unten zu halten. Du siehst es ganz genau an den Kundschaftern, die Mose aussandt, ja. Da waren 10, die waren voller Angst. Das sind Riesen, ja. Ja, das sind Riesen. Wir können... Bin ich schon fertig? Okay. Das sind die Riesen. Aber da waren 2 Leute. Ich nehme mir noch eine Minute. Da waren noch 2 Leute. Muss ich noch fertig machen. Da waren 2 Leute, in denen waren ein Antageist, Josua und Kaleb. Und das waren die einzigen, die ins gelobte Land gekommen sind. Ja? Und wir haben auch einen von diesen, die damals anwesend waren. Wir haben auch einen anderen Geist. Und es ist der Geist der Kühnheit. Es ist der Geist der Besonnenheit. Es ist der Geist der Kraft. Es ist der Geist der Liebe. Aber es ist niemals der Geist der Angst. Ja, manchmal beten wir auch aus Angst, ja. Ja, wie sollen solche Gebete Wirkung zeigen? Du kannst nicht in der Angst beten, ja. Du kannst so beten, dass Jesus den Sieg hat, weil er hat ihn schon, ja. Und wir gehen da hinein in den Sieg. Amen. Amen. Amen. Ich hatte gerade den Eindruck, als der Andreas gepredigt hat, schließt einfach mal alle eure Augen. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns zeigen möchte, gerade jetzt einzeln zu einzeln möchte sprechen, gerade jetzt, und zwar in Bezug auf andere hier im Raum, wo Gott jemand ermutigen möchte, bestimmte Bereiche in seinem Leben wirklich einzunehmen, seinen Fuß einfach auf diesen Bereich mit Autorität zu stellen. Vielleicht gibt Gott dir einen Eindruck, also ich als Beispiel für die Waltraud, stell deinen Fuß auf den beruflichen Bereich als Beispiel, ja. Und es wird sie ermutigen, und dann weiß sie, okay, Gott steht da dahinter, und jawohl, sie soll das einnehmen, ja? Amen. Und ich glaube, wir machen einfach kurze Runde, bevor der nächste Prediger kommt, einfach kurze Runde, wo du einfach Gott fragst, wo möchtest du jemand hier im Raum, ganz spezifisch, du darfst dann natürlich auch rumgucken, um die Person zu sehen, um zu sehen, wer überhaupt da ist, wo möchte Gott eine Person hier im Raum wirklich ermutigen, ihren Fuß auf ein bestimmtes Land zu stellen? Ja, ganz konkret. Ja, also ein bestimmter Bereich, eine bestimmte Situation vielleicht. Okay? Halleluja. Okay, ich gebe einfach eine halbe Minute Zeit, um zu hören und zu spüren. Und dann gehe ich einfach mit dem Mikrofon rum, und du kannst einfach dann deinen Eindruck weitergeben, jeder, der einen hat. Okay? Halleluja. Danke, Jesus. Über Livestream könnt auch natürlich mitmachen. Lasst euch einfach eine Person zeigen aus eurem Umfeld, jemand, der vielleicht auch mitzuschaut, dem ihr über WhatsApp schreiben könnt, und gebt ihm, der Person, einfach auch den Eindruck der Ermutigung weiter. Okay, also ich schaue mal, wer hat einen Eindruck gehabt für jemand? Monika? Poli, lass die Freude raus, die in dir schon drin ist. Halleluja. Passt sehr gut, ich habe für Melanie. Ja, stell deinen Fuß auf den Sieg in deine Schule, rufe wirklich den Sieg aus, und es werden noch gewaltige Dinge geschehen in deiner Schule. Ja, die Finsternis muss weichen und deine Gebete werden erhört, und stell dich auf die Verheißungen, auf den Sieg. Amen. Jesu, Amen. Amen. Halleluja, super, sehr gut. Sieht so aus, wie wenn sie es bestätigen können. Halleluja. Okay, wer hat noch einen Eindruck? Und machen weiter. Marcel, ich hatte für dich gesehen, ich hatte nur das Wort Finanzen, und ich glaube, da gibt es einen Bereich, wo Gott will, dass du noch mehr das für dich ziehst. Da hat er noch einen Segen für dich bereitet, und du sollst da eintreten. Amen. Halleluja. Also, ich glaube, kein Zufall, dass ich neben Christoph sitze. Ich glaube, Christoph ist ein begnadeter Opernevangelist. Ja, also, wir waren ja am Samstag unterwegs und er hat, also, ich bin ihm fast nicht hinterhergekommen, dass er hat kontaktet. Was ist das Wort der Ermutigung? Ihr macht weiter, du hast viel Land vor dir. Amen. Wer dich, ich sehe dich da in, wie so ein alter Evangelist auf einem Boot ins Meer. Also nicht wie ein alter Evangelist, sondern. Alt kann nicht vom Herrn sein. Nee, also wie 18 jetzt, wie ein bedeutender wie Finney oder Wesley oder du bist auf einem Boot und fährst raus auf die See und schaust ganz geradeaus. Und ich habe das einfach massive Evangelisation. Der Herr schickt dich aufs Meer. Raus, sei mutig, geh voran. Massive Evangelisation habe ich für dich. Halleluja. Ja, beruflich. Also mir kam einfach der Input, du wirst höher steigen. Also entweder eine Veränderung oder irgendwie eine Versetzung. Ja. Ja, ich habe von Konstantin Gesundheit. Amen. Halleluja. Wer hat noch was gehabt? Ja, ich hatte noch was für Marina. Genau, auch für die Arbeit. Ich einfach, dass es weitergeht, also dass du mehr Leuten, also dass Gott dir Türen aufmacht bei Leuten, dass du mehr Leuten von Gott erzählen kannst. Und ich habe einen Schlüssel gesehen, also dass du Leuten wirklich das Evangelium aufschließen kannst, dass sie es wirklich verstehen und da einfach ein Durchbruch sein wird. Auch in den Gebeten, du betest ja auch und dass es einfach weitergeht und vorangeht. Und, ja. Amen. Marcel? Für Ellen in drei Bereichen. Einmal in Evangelisation, im Lobpreis und in Heilung. Einfach da den Fuß draufstellen und weitermachen. Wow, jetzt brauchst du drei Füße. Halleluja. Super, wer hat noch was gehabt? Also ich habe von Tobi Kreativität, das Wort Kreativität, ob das jetzt hier für einen Beruf ist oder so. Also er wird sich wundern, was da nur alles hervorkommt an Kreativität. Ich hatte für Manuela, du hast eine bestimmte Situation, wo du einfach schon lange dafür auch einstehst und Gott sagt dir, sieh's von oben, der auf dem Thron sitzt, lacht. Sieh's von oben. Ich habe für Tobias, ich habe das Wort Resignation gehabt, aber nicht das, aber es ist so ein, vielleicht ein Problem und ich habe jetzt geguckt, was das Gegenteil ist und da gibt es weitermachen, anfangen, starten, stehen, strecken, beginnen, einstellen, durchhalten, abonnieren, zuversichtlich gelingen, aufmucken, kämpfen, widerstehen, beenden, stoppen, gewinnen, bewerben, siegen, loslegen, widersetzen, durchziehen, verfolgen, zielstrebig, dranbleiben, aufhören, erfolgreich fortsetzen, besiegen, feuern, angreifen, schaffen, machen, wünschen, träumen. Super. Ich hatte für die Tabea das Wort Familie. Ich stell einfach deinen Fuß wirklich in deine Familie und zieh sie alle rein. Genau. Halleluja. Ja, für Efi. Du bist schon frei, steh fest auf diesem Felsen und lass dich durch nichts mehr irritieren. Ich habe für dich, Christoph, gehabt, ich habe wirklich so Wasserfälle gesehen, die auf dich kommen und der Herr sagt, nimm das Land ein, Familie, alles, was ich dir gegeben habe, nimm das Land ein. Super, wir stellen unsere Füße da drauf. Amen, seid ihr bereit? Halleluja, danke Vater für alle diese Verheißungen. Wir stellen unseren Fuß da drauf. Amen, Halleluja. Jose, du kannst weitermachen. Ja, stell deinen Fuß drauf. Und ich hatte vorhin im Lobpreis irgendwie, ich habe so gesehen, wie so Türen eingetreten wurden. Ich hatte irgendwie, die Türen sind eigentlich alle offen und weißt du, die zu sind, die sind einfach, die werden einfach aufgetreten, weißt du. kannst du mal, weißt, manchmal denkst du, ja, die Tür muss ja von offen sein, um da durchzugehen, aber ich kann manchmal, will Gott einfach, dass du ihm vertraust, dass er sie aufbricht. Und ich habe dann so, wir hatten im Connected haben wir manchmal so, wenn wir kein Lobpreisteam haben, haben wir so Lieder, die wir von Beamer quasi abspielen und so. Und hatten wir ein Lied, da gab es so eine ist mir so ein Vers hängen geblieben, da war irgendwie, was ist, übersetzt so viel wie, was ist eine Kette für jemanden, der die Ketten zerbricht? Weißt du? Und ich glaube, was ist eine Mauer für jemanden, der Mauern einreißt? Und so ist das, weißt du? Für Gott ist eine Kette oder so eine verschlossene Tür ist kein Hindernis. Das ist nicht so, oh ja, was machen wir jetzt? Sondern das ist einfach, ja, okay, hauen wir sie halt ein. Ich muss dann irgendwie an so ein englisches Sprichwort geben, das heißt auf Deutsch so viel wie, für jemanden, der nur einen Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel. Und das, das sagt man eigentlich so, wenn so Leute so einen Tunnelblick haben und einfach immer alles mit dem gleichen Ding lösen wollen, eigentlich eher negativ, aber bei Gott ist das so, da ist es so, weißt du, wenn du die eine Lösung hast, wenn du Jesus hast, dann kannst du das auf jedes Problem anwenden. Dann musst du nicht sagen, okay, jetzt haben wir hier das Problem, wie lösen wir das, wie kriegen wir das hin? Nein, du weißt immer, das ist mein Werkzeug, das ist meine Antwort, das ist da, wo ich hingehe. Wie der mit seinem Hammer, alles sieht aus wie ein Nagel und dann schlägt er um sich. Und du musst einfach nur noch das einholen, weißt du, die Türen einfach aufbrechen und das einholen. Ich glaube auch, wenn du glaubst, weißt du, Gott will die Ernte einbringen. Ich glaube, Gott will immer die Ernte einbringen. Weißt du, Jesus hat gesagt, die Felder sind reif zur Ernte und er hat es auch, er hat nicht so gemeint, so ja, zu dem Zeitpunkt gerade so, ja, jetzt ist mal Zeit für Ernte. Er hat auch immer diesen Punkt gemacht, hey, Ernte ist immer. Da hat er diesen einen Baum verflucht, weil er nicht Frucht gebracht hat, wo man eigentlich sagte, es war zu der Zeit eigentlich gar nicht so, dass der hätte Frucht bringen sollen. Aber Jesus sagt damit, hey, Ernte ist immer. Es ist nicht so, ja, jetzt ist Herbst, okay, jetzt ist Erntezeit und dann kommt wieder der kalte Winter und so. Gibt es ja diese ganze Jahreszeitentheologie und da hast du dann immer diese Winterzeit und dann wieder die Erntezeit und so. Aber ich glaube, bei Jesus ist immer Ernte. Weißt du, es ist vielleicht mal schwerer, mal leichter im Natürlichen, aber es ist immer Ernte, weißt du, und die wird immer eingeholt. Und wenn du es auch dir anguckst, Gott bereitet die Ernte vor, weißt du, viel weiter, als wir denken können. Denkst du jetzt, okay, wie sollen wir die Menschen in Deutschland erreichen, wie kommen wir zu denen durch, die glauben doch alle schon längst nicht mehr und wie können wir die wieder dahin gewinnen, aber Gott bereitet immer schon die Ernte vor. Es war auch, wenn du, finde ich immer faszinierend, wenn du die Geschichte anguckst, zu der Zeit, wo Jesus gekommen ist, weißt du, das war alles schon vorbereitet, um die Ernte einzubringen. Wenn du, zum Beispiel auch, ich meine, es war ja viel, viel griechisch die Welt oder hellenistisch geprägt. Und wenn du dann anguckst, was ich meine, die hatten ja mit ihren allen möglichen Göttern und alles ganz verdreht, aber manche Ideen waren schon da, wo du, wenn du es dir genau anschaust, wo sie eigentlich nach dem gesucht haben, also zumindest teilweise, manche gab es ja ganz viele verschiedene Strömungen, aber manche hatten schon so gesehen, hey, da musstest du mit denen nur noch mit dem Evangelium kommen und die haben es angenommen. Und es war ja dann auch bei vielen, also gerade in den Bereichen, wo dann Paulus war, das waren ja sehr viele Menschen, die einfach hellenistisch geprägt waren und die haben das Evangelium dann leicht aufnehmen können. Es gab auch so Leute, die hat man die Gottesfürchtigen genannt, das waren einfach Griechen, also nicht, oder Heiden, die halt gesagt haben, hey, das, was die Juden haben, und die haben ja dann die Tora und so gelesen und haben gesagt, hey, das sagt uns schon zu, die wollten halt, Beschneidung war dann doch ein bisschen heftig für sie, deswegen haben sie sich noch nicht ganz durchgerungen, aber sie haben da davon gezogen und halt, als dann das Evangelium kam, haben die das einfach nur noch annehmen müssen. Und genauso ist es, glaube ich, auch jetzt, dass einfach Gott die Ernte schon bereitet hat. Wenn du es auch dir anguckst, weißt du, was man irgendwie, wenn ihr zum Beispiel, also ich meine, man kam ja irgendwie da, wo so ein bisschen dieser ganze Atheismus und das Ganze in die Welt gekommen ist. Es ist ja eigentlich mit so Aufklärung gekommen, wo man dann irgendwann gedacht hat, hey, man kann eigentlich alles einfach materiell erklären. Wir brauchen gar keinen Gott, wir brauchen gar keine übernatürlichen Kräfte. Das kannst du alles in der Wissenschaft alles schön erklären, kannst du die Weltformel aufstellen und dann funktioniert das alles und so weiter. Und hat das, was man heute so Materialismus nennt, eigentlich hat sich so etabliert. Aber weißt, wenn du dir genauer das anschaust, auch schon in der Wissenschaft die anschaust, merkst du, dass das am Ende ist, dass da einfach man nicht mehr weiterkommt und eigentlich schon merkt, hey, das kann nicht die Antwort sein. Und deswegen siehst du, eigentlich ist es in der Welt, weißt du, das ist glaube ich, so der Zustand, weil sie sehen, sie kommen mit ihren Antworten nicht mehr weiter. Weißt du, die ganzen Dinge, die sich drauf setzen auf ohne Gott oder ohne Jesus, damit kommen sie einfach nicht mehr weiter. Da gibt es einfach kein Weiterkommen mehr. Und deswegen ist, glaube ich, die Ernte echt bereit. Es ist echt bereit. Du musst sie einfach nur noch einholen. Du musst da auch gar nicht so tief alles wissen. Du musst auch nicht wirklich Ahnung haben, was Gott da wirklich, wie Gott das alles schon vorbereitet. Weißt du, es ist, ich finde es immer nachhinein faszinierend zu sehen, wie das alles vorbereitet war. Aber weißt du, ich glaube jetzt nicht, dass Petrus und so, als er da gepredigt hat, dem das alles bewusst war, sondern der hat einfach sich vom Geist führen lassen. Also brauchst jetzt nicht schockiert sein, okay, wie erreiche ich sie jetzt, sondern du musst einfach von Jesus geführt sein, aber einfach im Bewusstsein gehen, die Ernte ist bereit. Lass dich nicht von so einer Verzweiflung einbringen. So, ja, den Leuten geht es zu gut, die brauchen keinen Herrn. Weißt du, die brauchen Jesus gar nicht, denen geht es einfach zu gut. So habe ich auch so gehört von Leuten, ja, den müsst halt, wo man dann sagt, den müsst halt ein bisschen schlechter gehen, damit sie wissen, sie brauchen Gott, oder nur die ganz verzweifelt sind, brauchen Gott. Nein, weißt du, es kann wirklich der reichste Mann der Welt, mit der alles hat, kann wirklich an den Punkt kommen, wo er weiß, hey, das ist alles nichts, ich brauche Jesus. Wenn du dir anguckst, Cornelius, der erste Heidenchrist quasi, der war jetzt auch nicht, der war jetzt nicht arm. Der hatte, glaube ich, der hatte sogar Bedienste, die er da, die und so weiter. Der war wohlständig, der war für die Zeiten damals, ging es dem gut. Aber der hat trotzdem gewusst, hey, da muss es mehr geben, das reicht nicht. Und das wissen die Menschen in der Welt auch, egal wo sie stehen, egal wie gut es ihnen geht. Manchmal sogar, wenn es ihnen besser geht, noch mehr, weil sie dann sehen, hey, ich habe eigentlich alles und trotzdem geht es mir. Trotzdem fehlt irgendwas. Und die Ernte ist einfach bereit. Lass dich da nie von, wenn du Nachrichten liest, wenn du irgendwas hörst, was da wieder ist, was, weißt du, wenn irgendwie wieder die alljährlichen Statistiken kommen, dass Kirchenaustritte in die Höhe schnellen oder was weiß ich, dann lass dich da nicht entmutigen, weil die Ernte ist bereit. Die Ernte ist bereit. Es ist einfach, die Ernte ist bereit und Gott wird sie einholen. Er wird sie einholen und du kannst ein Teil davon sein. Du kannst da dabei sein. Aber lass dich echt nicht entmutigen und lass dich führen. Weißt du, er wird es dir zeigen in deinem Umfeld. Weil er wird dir zeigen, wie du zu deinem Arbeitskollegen durchdringen kannst. Wird er dir Wege zeigen, wo du vielleicht auf einmal Dinge weißt oder einfach Dinge sagst, ohne drüber nachzudenken. Und das trifft ihn voll. Und er sagt, hey, denk vielleicht sogar drüber nach, tagelang. Und irgendwie lassen ihn manche Sachen, die du sagst, nicht los. Und dann sagt er, hey, wie kommst du eigentlich dazu? Und dann kannst du ihm vielleicht von Jesus erzählen. Lass da einfach, weißt du, mach dir da keinen Druck, aber sei immer im Bewusstsein, hey, die Ernte ist bereit, die Ernte ist da. Und jeder, der noch so entfernt zu sein scheint, ist wirklich manchmal nur einen Schritt entfernt, wirklich zu Jesus zu kommen. Das siehst du auch bei manchen Zeugnissen, finde ich das immer so faszinierend. Du denkst bei manchen Leuten, hey, also gut, wenn du das Zeugnis liest, dann weißt du, und dann zeigen sie so, wie es in ihnen vorgeht. Meistens, wenn sie es von sich selber erzählen, dann siehst du, okay, der war eigentlich bereit und der war eigentlich ready. Aber weißt du, wenn du dir dann mal überlegst, wie das von außen aus gesehen haben muss, dann denkst du dir, dass der war ja weiter von Gott weg, als man hätte weg sein können. Aber es war ein Moment, eine Sache, die er gebraucht hat, die hat es alles umgekehrt. Ich finde es so faszinierend immer bei... Aber als Kind dieses von Nicky Cruz gelesen, Flieh, kleiner Flieh, wo David Wilkerson ihn quasi zu diesem Gangmitglied, ich glaube in den 50ern war es, gekommen ist und den einfach evangelisiert ist. Und ich glaube, das Erste, was gekommen ist, war David Wilkerson ist zu dem hingekommen, hat sich vom Heiligen Geist führen lassen, dass er den da evangelisieren soll und hat ihm einfach gesagt, hey, Jesus liebt dich. Und im Buch schreibt Nicky Cruz dann, glaube ich, einfach, ja, ich habe ihm eine reingehauen. Das war so die Reaktion, hat ihm einfach eine geklatscht. Weißt du, da denkst du jetzt, als wenn du jetzt in der Evangelistenposition bist, denkst du, okay, das ist nach hinten losgegangen, lass mal. Aber irgendwie hat der David Wilkerson weitergemacht und das Interessante war, gerade dass er ihm eine reingehauen hat gezeigt, dass es getroffen hat. Weißt du, der hat nie Liebe erfahren, der hat sein ganzes Weltbild darauf aufgebaut, niemand liebt dich und du musst dir einfach holen, was du kriegen kannst, egal auf welchem Weg. Und einfach nur dieses Wort, hey, da gibt es jemanden, der dich liebt und das ist sogar der Gott des Universums, der dich liebt, das hat ihn so getroffen und das hat ihn komplett verwandelt. Dann ging da noch ein bisschen weiter, hat ein bisschen gebraucht, aber er ist letztlich zu Jesus gekommen. Sein ganzes Leben hat sich verändert und so ist es. Weißt du, es sieht nicht immer so aus, aber es braucht nur diesen einen Moment, es braucht dieses eine Wort, das trifft und das Menschen komplett verwandelt. Amen. Amen. Ja, ich glaube, die Ernte ist bereit und wir laufen in vorbereiteten Wegen, ja. Wir treten hin. Ich glaube, das ist auch so, dass Gott einen Weg für uns bahnt und das vorbereitet, ja. Manchmal kommen so Umstände wie die Berge oder halt so Tiefen, die wir auch nicht so wissen, wie wir machen. Aber wir sollen nicht vergessen, dass Gott ist der Herr von den Bergen und auch die Täler, ja. Der kann dich hochsetzen oder die Berge halt so niederreißen, ja. Kann ja auch so die Tal irgendwie hochbringen, damit du da in die vorbereiteten Wegen dann laufen kann, ja, in Majestät oder so, wie sagt man das, ja? Dass du da läufst mit dieser Kühnheit, mit dieser, ja, Gewissheit, dass Gott dich liebt und er hat den Weg für dich vorbereitet. Ja, ich wollte auch so, ich glaube auch so, in diesen vorbereiteten Wegen ist es auch gut, von Gott zu hören und von ihm leiden zu lassen, ja. Seine Weisheit, dass uns da den Weg zeigt, ja, er sagt also, du hörst diese sanfte Stimme von Gott, sagt, hey, dies ist den Weg, dann lauf dahin oder das ist also die Losung, tu das und solche Sachen, dass wir auch übernatürliche Losung haben, ja, oder auch so diese innere Zeugnis, die uns also bestätigt, hey, das ist also die Losung für den Moment, das ist also, was uns die Friede gibt, ja, um die Entscheidungen zu treffen und dahin zu gehen. Und das ist auch eine Möglichkeit, wo Gott mit uns reden kann oder mit uns sprechen und den Weg zeigt. Das Zweite ist auch so durch Visionen und Träume. Und da möchte ich auch eine erzählen, was ich schon vorhatte, was mich auch so ermutigt hat in den letzten Wochen. Und ich hatte diesen Traum, ich würde das halt so in drei Teile erzählen. Ich hatte diesen Traum und ich fang so mit Teil 1, ja. Und in diesem Traum war halt so, waren wir in der Gemeinde und halt so, wie es weitergeht in der Zeit von Lobpreis und Anbetung. Und Pastor Georg hat dann so halt so gedient in diesen, ja, übernatürlichen Gaben hineinbewegt und die Hände auf uns aufgelegt. Also wir waren da vorne, es halt so, wie es normal aussieht. Und aber kam so halt so die Gegenwart von Gott ganz stark an uns herum und die Leute halt so fielen auf dem Boden, die waren halt so, die Gegenwart Gottes war stark da, der hat uns halt so überwältigt und so. Und ich kann mir nur erinnern, dass meine Frau auch dabei war, ja, also wir lagen alle im Boden da ganz flach. Das ist halt im Traum, ja. Und als das passiert, kam nochmal so ein Moment, wo Pastor Georg zu mir kam und sagte, hey, Gott sagt, du sollst ihm dich gebrauchen, wie er möchte, wann er möchte und wo er möchte, ja. Und das war halt so erstmal so den Hammer auf dem Kopf, ja. wo du sagst, hey, ich brauche jetzt hier ein Meeting mit ich, mir und mich und meine ganze Wesen zu sehen, welche Bereiche habe ich noch nicht, ja, unter Gott hineingestellt, also unter Gott geordnet, ja, damit seine Wille in mein Leben auch so das durchfließt, ja. Aber das war also auch ein Teil von diesem Traum. Ich habe dann drüber nachgedacht und ja, ich erzähle noch von Teil 2 ein bisschen weiter, wie es weiterging. Der zweite Teil kam dann Astrid, nachdem Pastor Georg das mir gesagt hat. Astrid, ja. Und Astrid hat mir also an den Pulpit gezeigt und hey, da gibt halt so 4 Stühle und 2 Tische. Und ein Tisch war schon besetzt mit 2 und einer war noch frei. Und dann hat Astrid gemeint, hey, dass ich und meine Frau da, dass in den Pulpit da hin gehen und das halt so da dienen, ja, das war halt so, was Astrid gezeigt hat. Und sofort war ich da dann auf dem Pulpit und als ich da kam, ist dann die Tür dann aufgegangen, ja, ein Tor war aufgegangen, dann habe ich da reingeschaut und da rein habe ich also die Jugendliche gesehen halt, ja, es gab dann ein Bild von Jugendlichen. Und ich glaube, diesen Teil von dem Traum, was Astrid meinte, ist also, ist wie der Heilige Geist, der führt uns, ja, der zeigt uns den Weg, sagt, hey, jetzt ist das dran, zum Beispiel, und jetzt, ja. Und das hat mir auch so ermutigt, also der zweite Teil war auch so, okay, von Teil 1 bis Teil 2, so, ja, ist halt so zusammengekommen. Und dann kam jetzt Teil 3. Und dann Teil 3, Teil 3 habe ich dann Christian gesehen, ja. Und Christian war dann in diesem Zimmer, er hat so einen Test gegeben, war halt so auch mit Jugendlichen, er hat so einen Test gegeben. Ich habe auch den Test gemacht und dann, ja, zum Schluss zeigt mir halt so die Fragen und die Antworten und ich habe so die Liste gesehen, war 7 Fragen und dann war halt so irgendwie richtig gut beantwortet, ja. Und also ich wusste nicht, ob ich die schon so halt gut hin so geschrieben, als was er mir gezeigt hat, so die Antwortbogen, ja. Und dann die dritte Teil hat mich so halt so zum Denken gebracht, ja, was ist dann hier los, ja. Und was ich nicht wusste, ist, dass Christian hat also diese Leitertreffen mit den Mitarbeitern, ja. Und die Mitarbeiter haben gesagt, hey, du sollst Pauli fragen, dass er was mit den Kids macht und so. Und er wusste auch nicht, wie er das macht. Ja. Und dann habe ich gedacht, das war halt am Montag, habe ich den Traum Montagabend. Und dann habe ich ihm so Dienstag in der Nacht so eine Sprachnachricht gemacht. Und dann sagt er zu mir, ja, es gab was, ja, ich habe das von den Leitern gehabt und ich wusste nicht, wie ich das dir sagen soll oder sowas. Ja. Also das war schon lustig, weil als ich das ihm gesagt hat, dann hat er mir sofort das erzählt. Dann war schon klar, ja. Also Gott hat schon das vorbereitet und ja, ich musste da nicht nachdenken oder sowas, ja. Es ist halt so eine Antwort dazu gekommen, dass hey, das ist jetzt dran und du sollst da unterstützen, da helfen, ja. Und das hat mich so ermutigt, weil ich dachte, hey, ja, wir sind in der Gemeinde, wir sind hier, aber auch diese Kinder, Gott hat den so lieb, dass er denkt, was noch dran ist und wie wir uns da einsetzen, ja. Also Gottes Natur ist ganz, ja, ist Liebe, sein Charakter ist Liebe. Der kennt die Kinder, der kennt jede Situation von, ja, was da passiert und er sagt, hey, ja, er bereitet auch alles für die Kinder da. Und das hat mich so halt auch ermutigt, wo ich dachte, hey, der macht das für die Kinder. Der kennt auch jeder von uns, ja. Der kennt, was noch dran ist. Der kann uns sagen, was jetzt dran ist. Und wir sollen also, ja, als auch hören und sagen, hey, was ist jetzt dran? Können wir ihm fragen, ja. Der gibt uns die Antworten. Und nicht nur für die Gläubigen, nicht nur für die Leute, die ihm kennt, auch für die Verlorenen, ja. Dass wir können auch zu denen gehen und auch, ja, den reinholen oder halt so den dienen, weil seine Natur ist Liebe und er möchte uns also auch reinholen und er hat einen Plan für jeder von uns, er hat einen Plan für die anderen auch und wir können auch dahin treten, wir können für den beten, wir können den ermutigen, wir können mit Liebe auch die anderen hineinziehen in diese Gemeinschaft mit ihm, in seinem Reich. Amen. Das möchte ich nur mit euch teilen, dass wir, ja, lass uns dranbleiben und jeder Dienst, der da gemacht ist, ist auch wichtig, ja. Gott kennt auch die Kinderdienste, die da sind, ja, wusstest du das? Und es kommt noch mal viel mehr da drin, aber was wir machen und wo wir dienen, ist auch wichtig für ihn. Der kennt das und der kennt unser Herzen, ja. Und er möchte, dass wir mit voller Herzen ihm dienen, wo er uns schickt oder wo er uns platziert halt, ja. Also lass uns mit Freude hinein, lass uns die anderen dienen, lass uns da, ja, nicht schüchtern lassen. Kühnheit, Weisheit und wir gehen voran. Wir treten hinein in diese vorbereiteten Wege. Amen. Ja, Halleluja. Genau, ich möchte kurz mit einem kleinen Schaubild anfangen. Marina, darf ich dich kurz nehmen, zum was zeigen? Genau, und zwar, wie umarme ich denn eine Person? Okay, genau. Okay, genau. Wie umarmt Marina Personen? Aber wie umarme ich denn eine Person? So umarme ich eine Person oder hier von vorne oder ich lege meinen Arm so um sie oder so. Aber ich umarme ja die Person nicht so, oder? Das wäre ein bisschen komisch, dass ich mir das ist ein Schwitzkasten und das ist nicht so schön. Okay, danke Marina, du darfst dich wieder hinsetzen. Es war so, ich habe die Lilo Keller, die ja vor kurzem bei uns war, zum Bahnhof fahren dürfen und wir haben uns ein bisschen unterhalten und so und dann hat sie einen Satz gesagt, sie hat gemeint, ja, du musst den Leib umarmen. Es ging quasi um die Gemeinde und ich habe das gar nicht so richtig verstanden, dachte immer, ja gut, okay, es ist halt vielleicht ein geistlicher Ausdruck und so und okay, passt schon. Ja, manchmal versteht man es auch nicht. Und dann sitze ich dann abends im Fitnessstudio und dann trainiere ich sie und dachte immer, du musst den Leib umarmen. Natürlich, klar. Wenn in der Bibel steht, ja, Jesus ist das Haupt und die Gemeinde ist der Leib. Und du kannst Jesus gar nicht umarmen, also wenn du ihn halt aus dem Schwitzkasten, und das finde ich jetzt nicht so freundlich, wenn du jemanden, den du magst, im Schwitzkasten nimmst, du musst den Leib umarmen. Und das fand ich so krass, diese Offenbarung. Und es kam mir gerade, wie der Pulli gesprochen hat, diese ganzen Weisungen in deinen Träumen von Astrid, von Christian und so, die kamen ja nicht einfach so souverän aus dem Himmel runtergefallen in deine Hände, sondern es ist durch den Leib passiert, durch deine Geschwister. Und das hat mich so wirklich irgendwie krass, du musst den Leib umarmen. Es geht eigentlich gar nichts ohne den Leib. Es ist total ungesund und es funktioniert einfach gar nicht, wenn du eine Person nur als Kopf siehst. Es funktioniert gar nicht, das ist gar nicht vorgesehen. Das macht gar keinen Sinn. Und ich habe einfach auch festgestellt, im Leib, also du kannst als Christ auch ohne Leib nicht funktionieren, also ohne den Leib. Weil Gott versteckt auch einfach, das hatten wir ja in der Vergangenheit auch wieder, Gott versteckt auch wirklich Lösungen und Hilfen und Unterstützungen und Ideen im Leib. Ich hatte auch letzte Woche einen Traum und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was damit anfangen soll. Und ich dachte auch gar nicht mal, dass er von Gott kommt. Und dann habe ich den einfach weggetan. Und dann im Gespräch mit der Astrid, also im wirklichen Gespräch, im Auge-zu-Auge-Gespräch, plötzlich kam die Offenbarung über meinen Traum. Und wir haben gar nicht über den Traum erstmal gesprochen. Und Gott hat da wirklich auch die Offenbarung in ihr einfach versteckt. Weil ich einfach, ohne sie hätte ich den wahrscheinlich gar nicht irgendwie verstanden, den Traum. Oder dann auch ein anderes Thema in meinem Leben, wo ich gar nicht wusste, dass es ein Problem ist. Da hatte ich ein Telefonat am Samstag und dann sagt mir jemand so, ja, kann das sein, dass da und da noch ein Problem ist in deinem Leben? Und ich so, nee, gar nicht. Und dann plötzlich kommt der Heilige Geist so, doch, da ist ja wohl noch was in deinem Leben. Und ohne diesen Input von außen, vom Leib, hätte ich das gar nicht Kraft. Und hätte ich das gar nicht bearbeiten können oder gar nicht verstanden oder gar nicht gesehen. Also wir sind so aufeinander angewiesen. Es ist so wichtig, dass wir zusammenkommen. Und es ist auch keine sterile Gemeinschaft. Also dass ich sage, okay, wir kommen halt, weil wir halt müssen, treffen wir uns halt am Sonntag um 10 hier und sagen Hallo und sind ganz freundlich zueinander und sagen Hey und so und alles cool. Und ja, ich kann auch mal für dich beten und so, aber dann ist schon wieder okay. Und dann gehe ich um 1 wieder und bin froh, dass ich weg bin. So ist es nicht geplant. Es ist so nicht geplant. Weil wir haben das ja auch gesehen bei den Jüngern, bei den Aposteln, wie waren das? Die waren ständig in Gemeinschaft. Die haben zusammen wirklich das Wort gehört, die haben zusammen das Brot gebrochen, die waren einfach immer beieinander. Und wenn du beieinander bist, dann lernst du dich auch kennen, dann lernst du dich lieben, dann lernst du auch die guten und die schlechten Seiten der anderen. Du baust ja Beziehungen, eine Herzensbeziehung auf zu den anderen. Und das ist das, glaube ich, was uns ausmachen soll. Und dann werden die anderen auch die Liebe, das Erkennen, wenn unsere Herzen miteinander verknüpft sind, dann wird die Welt erkennen, so, was ist denn bei denen los? Das ist ja ganz anders wie bei meinen Freunden, wo der eine auf dem Klo ist und dann wird gleich über den herzogen. So ist es ja oft. Ja? Und bei uns passiert es halt nicht. Amen. Es ist wirklich so. Und ich habe gemerkt, wie viel Kraft in Einheit steckt. Wir hatten vor einer Woche, unser Evangelisationsteam hat sich bei mir getroffen. Wir haben einen Spieleabend oder Nachmittag gemacht. Und es war so stark. Es war so cool. Es hat so viel Spaß gemacht, diese Einheit unter Geschwistern, diese vollkommene Einheit, ohne dass man irgendwie was im Herzen hat oder so, sondern es war einfach nur Liebe. Einfach nur Liebe und Freude. Und der Heilige Geist kam so stark auf diese Gemeinschaft und wir hatten so einen Spaß und dann ist es weitergeschwappt in den Gebetskreis einfach. Und wir haben eine halbe Stunde als Evangelisten haben wir gebetet. Und es war so powerful, aus der Gemeinschaft ins Gebet. Deswegen habe ich jetzt wieder eingeladen zu einem Nachmittag. Ich habe ihn jetzt genannt Play and Pray. Play and Pray Day, genau. Weil Gott ist so sehr auf Gemeinschaft. Gott ist in Einheit, Gott ist in Beziehung, Gott ist in Liebe, Gott ist in Freundschaft. Und wir sind ja auch Krieger Gottes. Aber wenn du einen Krieger auf weiter Flur anguckst, der schaut jetzt nicht sonderlich beeindruckend aus. Also ich hätte jetzt da irgendwie keine Angst. Aber wenn wir zusammenstehen, wenn jeder an seinem Platz steht, und ich glaube, das ist so stark auf dem Herzen Gottes, dass wir wirklich unseren Platz einnehmen, dass wir einfach diesen Platz finden, den Gott für uns vorbereitet hat. Ich habe das auch gesehen mal in einem Bild die Wochen, das war wie so ein Schachbrett. Und diese Figuren waren alle irgendwie durcheinander auf diesem Schachbrett gelegen. Und das sah aus wie Kraut und Rüben und so funktioniert es nicht. Aber wenn wir auf den Heiligen Geist hören, dann zieht er uns quasi magnetisch auf unsere Plätze. Und dann steht jeder auf seinem Schachfeld und dann ist es eine Einheit. Dann ist es wirklich Symbiose, dann ist es wirklich perfekt, dann ist es schön. Und dann kann auch, ja, dann kann auch Erweckung kommen, wenn jeder seinen Platz eingenommen hat. Dann können wir nämlich auch ja, durchmarschieren. Weil wenn dann einer vielleicht ein Problem hat, dann ist es nicht schlimm, dann zieht man einfach mit. Und dann fliegt er nicht irgendwo raus, sondern ja, dann kommt er einfach in der Gemeinschaft, zieht man mit und dann kommt er wieder auf seinen Platz und dann kommt er wieder hoch und dann gehen wir zusammen weiter. Und das ist der Schlüssel von Erweckung, dass wir in Einheit kommen, dass jeder seinen Platz einnimmt und dass ich nicht sage, ja, der andere macht's schon. Nein, jeder ist gefragt, jeder Einzelne. Und wenn du auch sagst, ja, aber ich kann doch gar nichts gescheit oder so, ist egal. Jeder hat irgendwas bekommen von Gott, was er gut kann. Vielleicht kannst du gut backen. Ja, super, ich kann's nicht, also brauche ich dich. Es ist wirklich so. Ich hab mit einer Frau hier auch gesprochen. Sie so, ja, aber ich kann ja, ich mache das so gerne in der Küche. Ich so, mega, wir brauchen dich einfach. Wenn sie es im Herzen hat, wenn sie Freude dran hat, dann ist es gar nichts irgendwie Schwaches oder gar nichts Abwertendes, sondern es ist so wertvoll, wenn du wirklich diese Gabe der Hospitality hast, der Gastfreundschaft, genau, das ist so wertvoll. Also denk nicht, dass du was Kleines hast, was man gar nicht braucht, sondern jeder von uns ist so, so, so wichtig. Deswegen nimm deinen Platz ein und wir nehmen das Land ein. Amen. Ja, hast du gehört, was die Sabrina gesagt hat? Gott spricht auch durch Menschen. Nicht immer nur diese Stimme vom Himmel, sondern er gebraucht auch Menschen. Und deswegen brauchen wir auch einander. Dass wir einander füreinander einstehen, dass wir uns ermutigen, so wie heute Abend Worte der Erkenntnis weitergeben, wo der andere ermutigt wird und wo wir uns auch mal erlauben dürfen, in Liebe einfach auch mal jemanden zu korrigieren. Weißt du, wir brauchen einander, weil es ist wirklich so, der Feind versucht Spaltung zu bringen. Und das ist, was Erweckung verhindert, was verhindert, dass Geschwister einander lieben, dass sie miteinander vorwärts gehen, wenn Spaltung kommt. Weißt du, durch den Geist der Spaltung sind schon Gemeinden wirklich auseinandergebrochen und vernichtet worden. Und auch vor der Konferenz versucht der Feind immer wieder, Dinge reinzuwerfen. Er versucht anzugreifen. Aber weißt du, wenn wir eins sind, wenn wir wissen, wer wir sind in Christus, dass da keine Minderwertigkeit gibt, dass du wertvoll und kostbar bist und dass du eine Gabe hast, die du gebraucht wird, dass du unverzichtbar bist, dass es ohne dich nicht geht, weißt du, dann gibt es kein Neid mehr, keine Eifersucht mehr. Wir leben im Himmel, weißt du, wir leben oben. Wir brauchen nicht mehr eifersüchtig sein oder zu sagen, Mensch, der hat viel mehr wie ich oder die kann das viel besser. Nein, Gott hat dir was gegeben, was du am allerbesten kannst. Und weißt du, und dann sind wir eins. Dann schätzen wir einander. Wir wertschätzen einander. Wir heben einander hoch. Wir sind eins, da passt kein Blatt mehr dazwischen. Weißt du, Gott ist gut. Er hat einen Plan gehabt, als er uns erlöst hat und als er uns hier alle im Glory Life Zentrum zusammengebracht hat, auch euch am Livestream zu Glory Life gebracht hat. Weißt du, er hat einen Plan. Wir sind nicht zufällig hier. Er hat uns gesetzt. Du bist hier gesetzt. Gott hat einen Plan mit dieser Gemeinde. Und dazu braucht er dich. Und es ist wirklich unsere Verantwortung. Weißt du, wir haben eine Verantwortung. Wir sitzen oben. Durch Jesus sind wir an himmlische Orte versetzt. Und unsere Verantwortung ist, zu erkennen, dass wir auch Verantwortung haben hier auf dieser Erde. Du hast Verantwortung in deinem Beruf, du hast Verantwortung in deiner Familie, aber du hast auch Verantwortung gegenüber deinen Geschwistern, auch hier in der Gemeinde. Genauso wie du deine Verantwortung gegenüber deinen Nachbarn wahrnimmst. Weil du willst, dass sie errettet werden. Aber genauso haben wir hier die Verantwortung, gemeinsam in Einheit zu stehen. Weißt du, weil in die Einheit, die kann der Feind nicht zerstören. Wenn eine Armee dasteht, entschlossen, in Liebe, weißt du, umgürtet mit diesem Band der Liebe, da kann der Feind nichts machen. Da ist der Feind machtlos dagegen. Da prallt jeder Hass des Feindes ab. Nur gemeinsam sind wir stark. Einer schlägt 1000, zwei, 10.000, 300.000, für eine Million. Wow, überleg mal, wie stark wir sind. Die wenigen, die hier sind, wie stark wir sind. In ihm. Weißt du, in ihm. Wir sind stark in ihm, in der Einheit. Oh. Wir brauchen einander. Sag mal zu deinem Nachbarn, wir brauchen dich. Ja. Ich brauche dich, ja. Ich brauche dich. Weißt du, damit geben wir auch ein Stückchen, da geht ein Stück Stolz auch weg. Dieses, ich kann alles allein, ich brauche doch niemand, ich bin doch auch wer. Aber weißt du, wir brauchen einander. So wie wir Jesus brauchen, wie wir ohne ihn nichts tun können, so brauchen wir einander. Wir brauchen unseren Herrn und wir brauchen einander. Ist das nicht gut? Und gemeinsam sind wir stark, gemeinsam gehen wir vorwärts, gemeinsam nehmen wir das Land ein. Das war so stark heute Abend, diese Proklamation, wo wir gemeinsam zusammengestanden sind, in Einheit. Weißt du, wir sind in Einheit zusammengestanden, wir haben gebetet. Ich hatte echt den Eindruck, da ist was passiert. Da wurde ein Schalter umgelegt in unserem Land, ja. In der Einheit sind wir stark, ja. Gott ist gut. Und er wollte, der Vater wollte viele Kinder haben. Weißt du, und in einer Familie ist es ja so, wenn der Vater, Mutter und Kinder, Gottes Wunsch ist es ja, dass sie einträchtig miteinander sind. Dass der eine im anderen hilft. Wenn einer mal schwächelt, ist der andere da und sagt, komm, ich nehme dich mit, ich greife dir unter den Arm oder ich umarme dich, ja. Wir gehen vorwärts, es wird ermutigt, getröstet, auferbaut. Wir lassen einander nicht allein. Wir sind keine Lonesome Reiter, ja. Wir bleiben auch nicht nur da, wenn es gut ist. Weißt du, heutzutage gehen so viele Ehen kaputt. Warum? Ja, ein Lebensabschnittspartner. Solange es schön mit dir ist und du allen meinen Erwartungen entsprichst, dann liebe ich dich. Aber wenn die Zeit vorbei ist, es war nur ein Lebensabschnitt, dann trennen wir uns und dann geht's zum Nächsten. Weißt du, das ist Hölle pur. Das ist keine Liebe, sondern das ist Egoismus. Ich kann nicht immer nur da bleiben, wo es schön ist, sondern manchmal geht man durch Zeiten gemeinsam durch. Und der eine stützt den anderen, der eine hebt den anderen. Und dann geht es wieder hoch, dann geht es wieder aufwärts. Weißt du, und so gehen wir gemeinsam vorwärts. Wir wissen, der Vater ist gut, er liebt uns. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und wir können lieben, wir dürfen lieben. Weißt du, das ist so schön, lieben zu dürfen. Das ist so, wie soll ich sagen, so Auszeichnung. Nicht mehr die Stacheln ausfahren zu müssen. Nicht mehr immer kämpfen zu müssen. Immer zeigen, ich bin der Harte, ja, also Django, ja, hier. Weißt du, der Cool Man, ja? Ich rauche so. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha muss nicht mehr Django sein und nicht mehr Coolman. Weißt du, du bist erlöst. Du darfst lieben, du darfst dich freuen an deinem Gott. Du darfst deine Geschwister lieben, du darfst deine Nachbarn lieben, deine Kollegen, deinen Chef. Du darfst alle lieben, die liebenswerten und die, die noch nicht so liebenswert sind. Aber weißt du, wenn wir vorwärts gehen und lieben, weißt du, was dann passiert? Dann wird alles verändert, so wie dein Leben verändert worden ist durch Jesus. So wird das Leben unserer Nächsten verändert, das Leben deiner Geschwister verändert. Du bist da, um ein Segen zu sein. Du bist schon gesegnet. Du hast alles bekommen, was du brauchst. Und du darfst diesen Segen weitergeben. Du darfst diese Liebe weitergeben. Du darfst lieben und du darfst auch mal schwach sein. Und dann wirst du wieder stark gemacht. Und dann gehst du weiter und du liebst und du liebst und du liebst und du liebst und du liebst. Und du wirst sehen, wie der Sieg hervorkommt, wie Durchbruch da ist, wie du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehst. Und alles ist gut. Gott ist gut. Er liebt dich und du bist gut. Er hat dich wunderbar gemacht. Amen. Amen. Ja, Gott ist gut, alle Zeit. Gott ist gut. Es ist keine Ein-Mann-Show hier. Ihr könnt alle mitmachen. Wir haben doch gerade gehört, wir sind ein Leib. Also, ein Leib ist eine Gemeinschaft. Das ist nicht, da sitzt, steht einer und alle anderen sitzen. Manchmal schon, aber nicht immer. Mir kam so der Gedanke oder der Bibelvers wieder hoch, den ich ja durch meine gegen meine Albträume eingesetzt hatte. Ich hatte über Jahrzehnte Albträume. Und irgendwann hat mir Gott den Vers gezeigt, 1. Korinther 3, Vers 1. Ich glaube, 1. Korinther. Richtet eure Gedanken auf das, was droben ist. Habe ich schon erzählt. Kolosser 3, Vers 1, danke, genau. Und das habe ich ja dann eingesetzt, immer wenn ich vom Albtraum wach wurde, habe ich mich an den Bettrand gesetzt und dann habe ich laut proklamiert, Vater, ich bin da oben, ich sitze neben dir, bla bla bla. Habe ich alles schon erzählt. Und ich habe keine Albträume mehr, die sind weg, absolut weg. Aber dann habe ich kürzlich mal eine Predigt gehört und da sagte der Prediger, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der sagt, im Original steht, richtet eure Gedanken oben. Also nicht auf das, was oben ist, sondern richtet eure Gedanken nach oben. Und dann dachte ich, ja, das ist eigentlich Alltag. Das sollte eigentlich Alltag sein. Unsere Gedanken sollten immer nach oben gerichtet sein. Gar nicht jetzt, wenn ich Not habe und einen Albtraum habe oder sonst was. Und auch gar nicht, dass ich es mir vorstellen muss. Ja, das ist der Anfang. Ich kann mir vorstellen, ich sitze auf dem Thron neben Gott. Kann ich mich gerade erinnern, hatte ich kürzlich mal eine Predigt, hier Kurzpredigt gehalten. Und dann lege ich so meine Hand auf Gottes Arm. Genau, das ist noch gar nicht so lange her. Aber richtet eure Gedanken nach oben. Das betrifft uns 24 Stunden am Tag. Dann fällt man auch nicht so in so ein Loch. Egal, wie, was auch gerade mal um einen herum ist. Ich sage jetzt nicht, dass ich immer meine Gedanken nach oben richte. Aber jetzt habe ich sie wieder nach oben gerichtet. Und da ist es wieder ganz klar. Wir sind eine Einheit, wir sind ein Leib untereinander. Aber wir sind eine Einheit. Gott, Jesus, der Heilige Geist, ich, wir sind eine Einheit. Und da ist jetzt erstmal kein anderer mit dabei. Wir sind vier. Und wir sind immer vier. Egal, wo du bist, Monika, du bist nie allein, du bist immer vier. Und wenn das Bewusstsein wächst, richtet eure Gedanken nach oben. Dann richten wir unsere Gedanken nicht mehr nach unten. Und dann ist das, was so im Alltag läuft oder eben nicht läuft, was einen zermürben will, dann wird einem wieder bewusst, das sind Attacken. Satan will uns mürbe machen. Er will uns klein machen. Er will uns fertig machen. Aber er ist doch besiegt. Wir sind doch auf der Siegerseite. Wir sind Sieger in Christus. Wir hören es immer, wir sprechen es immer und wir leben es immer häufiger. Wir leben es immer mehr. Wir leben es immer mehr aus Überzeugung. Und je mehr wir unsere Gedanken oben halten und unseren Blick oben halten auf das, was oben ist und wer oben ist, nämlich den Herrscher des Universums, den Schöpfer, der jeden Einzelnen von uns geschaffen hat, den, der alles in der Welt hat, meinetwegen diese Billionen von Sterne oder diese Galaxien oder was auch immer. Ich hatte früher mal so ein Fernrohr und ich habe die Sternkarte, habe ich immer noch, die man so drehen kann, wo ich mich dann abends immer rausgestellt habe und dann habe ich geguckt auf meiner Sternkarte, der Stern, wo ist der ungefähr, wie heißt der und so. Das Fernrohr habe ich verschenkt, weil es jemand anders gerne haben wollte. Und jetzt neulich habe ich mal versucht, das mit der Sternkarte wieder hinzukriegen. Aber dann dachte ich, okay, die Zeit ist durch für mich gerade. Also ich muss nicht wieder anfangen, was ich mal früher toll fand. Das ist ja auch so eine Sache. Gott hat seine Zeit mit uns. Wir wachsen im Geist. Wir reden immer so schön, aber wir tun es wirklich. Und wenn man dann mal wieder so zurückblickt, dann kommen so Momente, wo du sagst, darüber habe ich mich mal aufgeregt. Ich liebe dieses eine Wort, das tangiert mich heute nur noch peripher. Weil wir wachsen. Das, was mal vor ein paar Jahren war, wo wir drüber gestolpert sind, das sind Stolpersteine, das sind Treppen nach oben, Stufen nach oben. Jede Stufe in dieser Richtung, wo wir stolpern wollen oder wo Satan uns stolpern lassen will oder wo wir ein bisschen ins Straucheln kommen oder einfach mal auch kein Land mehr sehen, nicht mehr über diesen Berg drüber sehen, zu dem wir ja sprechen sollen und dann hebt er sich ins Meer. Aber dann reden wir über den Berg und sehen gar nichts mehr. Wenn wir das überwunden haben, das ist eine Stufe nach oben. Wir wachsen im Geistlichen. Immer mehr und wir gehen immer höher. Und da ist einfach ja, der Durchbruch für die Gemeinde, Durchbruch für alle, wunderbar, ganz toll, soll auch sein. Aber jeder hat seinen persönlichen Durchbruch, jederzeit, alle Zeit, sage ich jetzt ganz bewusst das Wort, alle Zeit. Das dürfen wir auch nicht übersehen. Weil wenn in unserem Leben irgendein Berg da stand und wir haben es verstanden, ich spreche zu dem Berg in Jesu Namen und du hebst dich hinweg, dann ist das ein persönlicher Durchbruch. Und dieser Durchbruch bringt uns höher. Und wenn wir unsere Gedanken nach unten richten, dann sehen wir diesen Berg weiter. Aber wenn es heißt, richtet eure Gedanken nach oben, dann weiß ich ja wieder, ich bin ja nicht alleine, wir sind ja vier. Und ich habe ja den Auftrag, zu dem Berg zu sprechen. Und er muss sich ins Meer heben. Damit habe ich einen Durchbruch, damit habe ich einen Sieg errungen. Ich bin auf der Siegerseite. Jesus ist für mich gestorben. Er ist auferstanden für mich. Er hat alles getragen. Ich habe gerade eine Predigt gehört, gestern oder heute Morgen, wie Jesus da am Kreuz hing. Wirklich angestarrt, 3 Stunden lang, bevor er sterben konnte. Er wurde angestarrt von dieser Masse, verhöhnt von dieser Masse. Jetzt mal abgesehen von den Jüngern und Maria, die da waren. Und dann habe ich habe richtig bei mir geheult. Ich saß da und ich habe geheult. Und dann habe ich gesagt, Jesus, das hast du für mich gemacht. Das hast du für mich gemacht. Du hast dich da zerschlagen hinhängen lassen, damit ich leben kann. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht anders dir danken, als dir mein Leben wieder neu zu geben. Weißt du, und dieses Bewusstsein immer tiefer, Jesus hat den Sieg für uns errungen. Wir sind auf der Siegerseite. Wir sind Sieger in ihm. Und das jeden Tag. Und da bekommen wir auch jeden Tag einen Durchbruch. Und das ist nicht klein. Das dürfen wir uns selber auch nicht kleinreden. Selbstverständlich wollen wir einen Durchbruch in der Gemeinde, in der Christenheit, ganz klar. Aber dieser persönliche Durchbruch, wo unser persönliches Wachstum Schritt für Schritt stattfindet, das ist in ihm jederzeit möglich. Und wir müssen es wirklich sehen, wir müssen es ergreifen und auch sehen, damit wir uns selber auch nicht klein halten, sondern erkennen, wir sind Söhne Gottes und wir gehen in seine Autorität und nichts anderes. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Mir ist gestern so ein Vers durch den Kopf gegangen plötzlich. Ich habe am Sonntag darüber gepredigt, Gott ist gut. Und dann ist mir dieser Vers durch den Kopf gegangen im Psalm 23, Vers 6. Da heißt es, und plötzlich wurde mir bewusst, wow, das ist ja fast, wie wenn es nochmal einen draufsetzen würde. Da heißt es nämlich, nur Güte, beziehungsweise Luther übersetzt, nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also, nur Gutes wird mir folgen mein Leben lang. Hast du mal darüber nachgedacht? Hast du das mal? Nur Gutes wird dir folgen dein Leben lang. Du sagst es vielleicht, ja, wie kann das sein? Wie kann er das sagen? Wie kann er sagen, nur Gutes wird mir folgen mein Leben lang? Zwei Verse vorher sagt er, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Also, hä? Wandere ich jetzt im finsteren Tal oder folgt mir Gutes? Der entscheidende Punkt ist, auch wenn du im finsteren Tal wanderst, folgt dir Gutes. Amen. Weil er sagt, fürchte dich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Zumindest ganz interessant, hast du mal überlegt, habe ich jetzt auch mal wieder neu nachgeschaut, weil ich dachte, ja, Stecken und Stab, das klingt so ähnlich. Wie zwei Holzstücke. Ja. Aber es ist tatsächlich ein Unterschied. Es gibt zwei verschiedene Arten von Stäben, die Hirten verwendet haben früher mit den Schafen. Das eine war der Stecken. Das Stecken, das war wie so ein ziemlich massiver Holzknotenstock, mit dem die Hirten die Feinde von den Schafen weggehalten haben. Also wo sie gegen Wölfe und Hyänen und was weiß ich, was so alles kam, Löwen, keine Ahnung, was es so gab. Mit diesem Stock sind sie gegen die Feinde gegangen. Und dann gibt es den Stab, und der Stab ist eher so ein feinerer Stab. Und mit dem Stab haben sie zum einen die Schafe bei der Herde gehalten, auf dem richtigen Weg gehalten, und zum anderen haben sie mit dem Stab so die Dornensträucher so ein bisschen zur Seite getan. Ja. Also den Weg für die Schafe gebahnt. Ja. Das ist ganz interessant. Ja. Und jetzt David sagt, okay, wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Das heißt, mit anderen Worten, ich erwarte nichts Negatives. Ich erwarte kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das heißt mit anderen Worten, deine Verteidigung gegenüber den Feinden ist aktiv und deine Führung in meinem Leben, die mich so entlang einfach auch an den Dornsträuchern vorbei und so weiter führt, ist auch da. Das heißt, unterm Strich ist sogar die Erfahrung des Tales des Todesschattens am Ende eine gute Erfahrung. Amen. Deswegen kann David sagen, tatsächlich, nur Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Und letztendlich ist es eigentlich die logische Konsequenz von dem, was ich am Sonntag gesagt habe. Gott ist gut. Und wenn Gott gut ist und wir in Gott sind und Gott bei uns ist und Gott sogar in uns ist, dann kann uns ja nur Gutes folgen. Dann ist letztendlich alles gut. Das heißt, mit anderen Worten, an dem Punkt ist das Ende der Angst in unserem Leben. Amen. Vorher hat es irgendjemand gesagt, manche sagen, ja, Angst ist eine gute Sache, weil das hindert dich daran, Dummheiten zu machen. Nein, und es war sehr gut, was du gesagt hast. Angst und Weisheit sind zwei völlig verschiedene Dinge. Du kriegst Weisheit von oben, aber Angst kommt von unten. Und Angst kommt aus dem Gedanken raus, na, am Ende könnte doch ein Unglück passieren. Am Ende könnte doch was Schlechtes in meinem Leben passieren. Am Ende könnte doch was ganz, ganz Schlimmes passieren. Deswegen hast du Angst. Jetzt bricht es zusammen. Jetzt ist das. Irgendeine Situation in deinem Leben. Wenn du aber dir bewusst bist und du sicher bist, wenn du in deinem Innersten sicher hast, Gott ist gut, und weil er gut ist, kann mir am Ende nur Gutes passieren, dann gibt es keinen Raum mehr für Angst. Am Ende ist alles gut. Am Ende ist eben sogar das Tal des Todesschattens. Wenn du eines Tages stirbst, also die allerwenigsten Leute fühlen sich, während sie sterben, gut. Also außer, ich meine, das Herz hört auf zu schlagen, du bist weg, dann fühlst du gar nichts. Aber jemand, der stirbt und sich dabei gut fühlt, jetzt körperlich, das gibt es eigentlich normalerweise nicht, weil du bist schwach oder krank oder was auch immer halt. Die meisten, ja, die Atmung wird schwächer und so weiter. Das fühlt sich ja nicht gut an. Und trotzdem sagt David, es ist gut. Es wird mir nur Gutes folgen. Es wird eine gute Zeit sein. Wenn wir eines Tages zum Herrn gehen, wird es eine gute Zeit sein. Amen. Ich freue mich drauf, wenn ich zum Herrn gehe. Also wenn ich ihn immer klarer sehen kann. Ja, mein Körper ist vielleicht schwach, mein Körper kann vielleicht nicht mehr, wie auch immer. Vielleicht habe ich auch einen Herzschlag, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird es gut sein, weil ich werde ihn sehen. Amen. Er wird da drin sein. Halleluja. Amen. Er wird dabei sein. Er ist in allem, was passiert, und nichts ist in deinem Leben oder kann in deinem Leben passieren, was nicht gefiltert ist durch ihn und damit durch sein Wesen und damit durch seine Güte. Nur Gutes wird dir folgen dein Leben lang. Das musst du im Glauben ergreifen. Egal was ist, egal was du für Möglichkeiten in deinem Leben siehst, eins steht fest, es wird dir nur Gutes folgen. Und ob deine Seele im ersten Moment sagt, oh, das ist jetzt gut oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist in jedem Fall gut. Also nicht, dass irgendwelche Umstände unbedingt von sich aus gut sind, aber Gott führt dich gut. Es ist immer gut, am Ende ist immer gut. Nur Gutes. Er sagt sogar im Vers 5, sagt er sogar, er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er salbt mein Haupt mit Öl und schenkt mir voll ein. Das heißt, während der Teufel um mich herum mich vielleicht belagert oder vielleicht sogar lacht oder nach mir greift oder ich habe was Schlechtes für dich, ich habe nur schön Angst und so weiter. Währenddessen hat Gott eigentlich einen Tisch für mich bereitet, um zu genießen, um eine gute Zeit zu haben. Amen. Um einfach mich zu sättigen, um mich zu füllen, um einfach eine wunderbare Zeit zu haben. Gott ist gut und deswegen kann mir nur Gutes folgen. Genügend zu essen, also ich meine geistlich gesehen auch, natürlich auch im Natürlichen, da haben wir meistens hier in Deutschland nicht das Problem, aber eben auch geistlich für meine Seele, alles was ich brauche, im Angesicht meiner Feinde, mein Becher fließt über, Halleluja, ein gutes Leben, Amen. Wir haben ein gutes Leben, weil wir ein Leben in Gott haben. Gott ist gut, wir leben in Gott und somit ist alles, was passiert, kann nur gut sein. Uns kann nur Gutes folgen, uns kann nichts folgen, was wir sozusagen in unseren schlimmsten Albträumen uns überlegen. Das kann gar nicht sein. Du wirst nicht in Albträume kommen, wenn du glaubst, dass dir nur Gutes folgen kann. Amen. Nur Gnade. Halleluja. Nur, das so übersetzt es Luther oder die Elberfelder. Nur Gnade wird dir folgen. Luther sagt, nur Barmherzigkeit wird dir folgen. Ja, letztendlich nur Gegenwart Gottes, nur Liebe Gottes, nur Freude Gottes, nur Geborgenheit in Gott, nur Sicherheit in Gott, nur Segnungen von Gott, nur Fülle von Gott. All das wird dir folgen, immer, alle Tage deines Lebens, zu jeder Situation. Und darauf kannst du dich stellen. Amen. Halleluja. Also, ich gebe dir sozusagen heute Abend einen kleinen Bonus zum Sonntag. Stell dich drauf, dass dir nur Gutes folgt. Lebe so in dem Bewusstsein. Weißt du, es ist ja immer die Frage, was du erwartest. Das heißt ja bei Hiob, wovor ich mich fürchtete, das kam über mich. Furcht ist nicht in der Liebe. Wenn du dir bewusst machst, dass dir aus der Sicht Gottes nur Gutes folgen kann, dann gibt es keine Angst mehr. Und dann werden auch verschiedene Dinge in deinem Leben gar nicht mehr passieren. Das ist nämlich auch der Trick. Weißt du, ich versuche dir jetzt nicht einfach alles schlecht in deinem Leben schön zu reden, sondern ich sage dir einen Weg, wie du einfach immer bessere Sachen erleben kannst. Indem du nämlich nur Gutes erwartest. Indem du dich im Glauben darauf stellst. Okay, ich bin in Gott, ich bin in Jesus, Gott ist mit mir, Gott ist in mir. Also, es kann mir nur Gutes folgen. Jede Erfahrung ist am Ende gut. Selbst wenn du mal eine traurige Erfahrung machst, ist es am Ende trotzdem eine gute Erfahrung, eine wichtige Erfahrung. Da bist du wieder durch was durchgegangen und du bist wieder weitergekommen und du bist wieder stärker geworden und du bist wieder freier geworden oder du bist wieder einfach tiefer in die Liebe in Jesus reingegangen. Du hast ihn wieder mehr erlebt. Es war wieder nur gut. Amen. Können wir uns darauf stellen heute Abend, dass wir einfach sagen, okay, was auch immer morgen ist, übermorgen ist oder wann auch immer, was auch immer deine Seele sagt, es wird mir nur Gutes folgen. Es wird dir nur Gutes folgen. Es wird uns nur Gutes folgen. Es wird uns als Familie Gottes nur Gutes folgen. Nur Gutes folgen. Halleluja. Weißt du, als zum Beispiel Corona begonnen hat, war für die Familie Gottes ja eher ein Schock am Anfang. Ja, alle Gottesdienste verboten. Das hat sich nicht gut angefühlt. Aber ich sagte, am Ende war es trotzdem nur gut. Amen. Weil so viele Leute sind in dieser Zeit zu Glory Life gezogen worden durch Livestream. Wir haben so viele neue Freunde gewonnen, so viele Familienmitglieder sind dazugekommen in dieser Zeit, die wir vielleicht nie erreicht hätten. Wir würden wahrscheinlich heute noch keinen Livestream machen. Ihr, die ihr heute zuschaut, wird heute noch hier nicht zugucken, weil wir es immer noch nicht gepackt hätten. Aber also nicht, dass es nicht vorbereitet gewesen wäre. Es war vorbereitet, aber wir wollten es nicht vor Corona. Ja, also Gott hat uns nur Gutes folgen lassen. Amen. Nur Gutes. Aber wir haben auch nichts anderes erwartet. Weißt, wir haben nicht gesagt, wir sind nicht in die Haltung reingegangen, Corona, schlimm, alles bricht zusammen, die Welt bricht zusammen, das ist das Ende der Gemeinde. Nein, wir haben gesagt, Herr, du bist immer noch gut und jetzt wird es erst recht umso besser. Amen. Nur Gutes. Lass uns mal aufstehen zum Schluss zusammen. Halleluja. Also, das ist so was Wichtiges auch. Weißt du, auch das muss tief in deine Seele reinsinken. Das ist mir so bewusst geworden gestern. Nur Gutes kann mir folgen. Jesaja 54, vielleicht zum Schluss noch ein Vers, den hatte ich mir auch notiert. Jesaja 54, Vers 14 in der Menge-Übersetzung steht es so schön. Da heißt es, entschlage dich der Angst, denn du hast nichts mehr zu fürchten. Entschlage dich der Angst. Mit anderen Worten, raus mit der Angst aus unserem Leben, weil uns kann nur Gutes folgen. Deswegen haben wir nichts mehr zu fürchten. Es gibt nichts mehr, was du als Sohn oder Tochter Gottes fürchten müsstest. Und natürlich kommt deine Seele vielleicht in bestimmten Situationen sofort und sagt, ja, aber was mache ich jetzt da? Aber was ist damit? Aber hier, aber da. Nur Gutes. Amen. Nur Gutes folgt dir dein Leben lang. Und deswegen, entschlage dich der Angst. Halleluja. Lass mal diese zwei Dinge tun. Lass uns mal als Erstes zusammen proklamieren und sagen, danke Vater, für dein Wort. Du sagst uns zu. Du sagst mir persönlich zu, dass mir nur Gutes folgen wird. Mein Leben lang. Ich stelle mich darauf. Nur Gutes wird mir folgen. Und deshalb entschlage ich mich der Angst. Und jetzt nimm mal so einen Baseballschläger, ja, und sag, ich entschlage mich der Angst. Du schlägst die Angst aus deinem Leben raus, ja, in Jesu Namen. Also ich entschlage mich der Angst, weil ich habe nichts mehr zu fürchten. Denn von heute an wird mir nur Gutes folgen, weil ich nichts anderes mehr glaube. So ist es, so bleibt es, das ist mein Land, ich stelle meinen Fuß drauf, es ist so. Amen, Halleluja, es ist so. Wow, Halleluja, danke Jesus, nur Gutes, du bist gut und deshalb folgt uns nur Gutes. Das heißt, wir haben wieder allen Grund, uns zu freuen. Das ist wieder das Endergebnis vom Lied. Das Ende vom Lied, bei Gott ist immer Freude. Ja, ist so. Das Ende vom Lied ist immer Freude. Amen. Ja, weil damit hast du allen Grund, voller Freude in die Zukunft zu gehen. Ganz egal, was du momentan vielleicht vor deinem Gesicht hast, in deinen Umständen oder was momentan hier ist oder da ist. Du kannst dich freuen, weil Gott hat nur Gutes für dich. Amen. Halleluja. Selbst im Angesicht deiner Feinde. Amen. Selbst im Tal des Todesschattens. Nur Gutes wird dir folgen. Das ist die Quintessenz von allem gewesen bei David, nachdem er all die anderen Sachen bedacht hat, ja, den Todesschatten und die Feinde und dies und jenes und den Mangel und so weiter. Am Ende sagt er einfach, nur Gutes, Barmherzigkeit, Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Halleluja. Amen. So ist es. Und dabei bleibe ich, sagt er, mein Leben lang. Amen. Weil in dem Haus willst du gern bleiben, da wo dir nur Gutes folgt. Also sagt er, ja, ich bleibe im Hause des Herrn immer da, weil da ist gut. Da ist gut sein. Amen. Frag mal deinen Nachbarn, bleibst du auch? Halleluja. Sehr schön. Sehr gut. Halleluja. Das ist gut. Und so gehen wir zusammen. Amen. In Gemeinschaft, in Einheit, das Haupt und der Leib zusammen. Halleluja. Amen. Wir umarmen den Leib. Also umarm noch mal jemand neben dir. Sag einfach, lass mir den Arm um. Du weißt ja, nicht im Schwitzkasten, sondern. Halleluja. Oh. Halleluja. Amen. Das bringt auch wieder Freude. Oh, ja. Halleluja. Preist den Herrn.